Wie wird die Beschämung der Bösen beim allgemeinen Gericht sein? Die Beschämung der Bösen wird beim allgemeinen Gericht übergroß sein, besonders für jene, welche die Gerechten bedrückten und für jene, die im Leben als tugendhafte und gute Menschen geachtet sein wollten, weil sie dann sehen werden, dass ihre Sünden, auch die geheimsten vor aller Welt, offenbar werden. Alle Sünden, auch die geheimen, die von denen niemand etwas gewusst oder geahnt hat, werden vor aller Welt offenbar werden. Bei den Gerechten, damit sie ihnen zur größeren Ehre dienen, als sie sie bereut und wieder gut gemacht haben. Bei den Sündern, damit sie auch vor aller Welt ihren gerechten Lohn, ihre Beschämung erhalten. Da hören wir auf heute, ich bin jetzt schon müde.